Fragezeichen, das heißt, wann lässt du dich erweichen? Und dann kommt ein Gedankenstrich, das heißt, mein Schatz, ich liebe dich. Dann wird man ab und zu beim Küssen ein kleines Komma machen müssen. Und schließlich kommt ein Punkt dazu, das heißt, lass mich in Ruhe. Erweichen. Und dann kommt ein Gedankenstrich, das heißt, mein Schatz, ich liebe dich. Dann wird man ab und zu beim Küssen ein kleines Komma machen müssen. Und schließlich kommt ein Punkt dazu, das heißt, lass mich in Ruhe.